Kurt Hager konnte nach Frankreich fliehen. Hans Maaßen wurde verhaftet und blieb bis 1946 interniert. Von dem Sender haben sich nur ganz wenige Mitschnitte erhalten und die in schlechter Qualität. Der Versuch der deutschen Kommunisten in Paris, den Freiheitssender auf der Kurzwelle 29,8 wieder aufleben zu lassen, scheiterte schon nach 4 Wochen Anfang September 1939. Kurz danach wurde Rudolf Leonhard, der Redakteur und Sprecher des Senders, aus politischen Gründen verhaftet und interniert. Der Schriftsteller lebte seit 1928 in Paris und stand der Exil-KPD nahe. Die in Deutschland erfolgreiche und bekannte Marke Deutscher Freiheitssender blieb allerdings bestehen. Davon gleich mehr. Deutschsprachige Radiosendungen aus Frankreich gab es bereits seit dem 11. November 1930, als Radio Strasbourg ein Regionalprogramm für die im Elsass lebenden Deutschen begann. Da der Sender die Mittelwelle nutzte, war er in weiten Teilen Deutschlands auch mit einfachen Geräten zu empfangen. Obwohl die Redakteure ihren Sender nicht als Sprachrohr französischer Propaganda verstanden, wurde er von der NS-Regierung als störend empfunden, besonders vor der Abstimmung über die Zukunft des Saargebiets im Januar 1935. Die Reichsregierung protestierte bei der französischen Botschaft in Berlin wegen der, wie es damals hieß, nachgerade unerträglichen Propaganda des Straßburger Senders in der Saarfrage. Nach der für das Deutsche Reich positiv verlaufenden Abstimmung entschied sich die französische Volksfrontregierung am 13. März 1936 zusätzlich und in Konkurrenz zu der Straßburger Redaktion eine Emigrantenredaktion in Paris einzurichten, die unter anderem von dem Germanisten und später als Hölderlin-Forscher berühmt gewordenen Pierre Berthaud geleitet wurde. Über die Arbeitsbedingungen in dieser Redaktion schreibt Erika Hilscher, die sich mit der Integration deutscher Emigranten in den französischen Rundfunk beschäftigt hat. Die selbstständigen Artikulationsfähigkeiten blieben durch die Einbindung in die Organisation des französischen Rundfunks und die Weisungsgebundenheit der Emigranten begrenzt und abhängig von den aktuellen Interessen der französischen Politik, für die diese deutschsprachige Rundfunkeinrichtung eindeutig ein Instrument des französischen Auslandsrundfunks für die Hörer im Reich und im deutschsprachigen Ausland war. Teile der französischen Bevölkerung und Publizistik wandten sich auch mit dem Hinweis auf die Arbeitsmarktlage in Frankreich ausdrücklich gegen die Arbeitserlaubnis für Emigranten. Im Falle des Senders Straßburg auch dezidiert gegen die Beschäftigung von deutschen Emigranten im französischen Rundfunk. Ausgestrahlt wurden die Beiträge der Pariser Emigrantenredaktion von Radio Straßburg und bei Bedarf auch von anderen französischen Sendern. Wenn die französische Politik Haken schlug, dann musste die Emigrantenredaktion folgen. Wie etwa nach dem Münchner Abkommen, als deutsche Truppen vertragsgemäß in das Sudetenland einmarschierten. Das Büro veröffentlicht ein Kommuniqué, in dem es heißt, dass die mit der Besetzung der Zone beauftragten deutschen Truppen auf 5 Straßen vormarschieren. Zahlreiche höhere Offiziere hatten sich mit dem die Truppen kommandierenden General vor dem Zollhaus von Reichenau eingefunden, um dem Abmarsch der Truppen beizuwohnen. Punkt 13 Uhr fiel die Grenzschranke. Die Truppen rückten unter dem Jubel der Sudetenbevölkerung vor. Eine motorisierte Abteilung mit der Fahne bildete die Spitze der Kolonne. Andererseits meldete, dass die vorgestern in die erste Zone einmarschierten deutschen Truppen die Moldau passiert haben. Er fügte hinzu, dass Abteilungen der deutschen Luftwaffe die Militär- und Zivilflugplätze des besetzten Gebietes übernommen haben. Der Wirtschaftsminister sind die Richtlinien für die tschechoslowakische Delegation ausgearbeitet worden, die in Berlin weilt. Der engere Ministerausschuss betonte, die Bevölkerung der an Deutschland abgetretenen Gebiete müsse sich bewusst sein, dass sie für ihre Existenz nichts zu fürchten habe, wenn sie an Ort und Stelle bleibe. Alle Devisen, Besitz- und Beamtenfragen würden auf Grundlage der Vereinbarung geregelt werden. Die Ruhe und Ordnung seien die sicherste Gewähr für den Schutz der Interessen aller.